anmutige Gegend, Faust auf blumigen Rasen gebettet, ermüdet, unruhig, schlafsuchend. Dämmerung. Geisterkreis schwebend bewegt. Wenn der Blütenfrühlingsregen über alle schwebend sinkt, wenn der Felder grüner Segen allen Erdgeborenen blinkt, kleine Elfen Geistergröße eilet, wo sie helfen kann, ob er heilig, ob er böse, jammert sie der Unglücksmann. Nacht ist schon hereingesunken, schließt sich heilig Stern an Stern. Große Lichter, kleine Funken glitzern nah und glänzen fern. Wunsch um Wünsche zu erlangen, schaue nach dem Glanze dort. Leise bist du nur umfangen, Schlaf ist Schale, wirf sie fort. Horchet! Horch dem Sturm der Horen! Tönend wird für Geistesohren schon der neue Tag geboren. Welch Getöse bringt das Licht? Es trompetet, es posaunet, Auge blinzt und Ohr erstaunet. Unerhörtes hört sich nicht. Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, ätherische Dämmerung, milde zu begrüßen. Du Erde warst auch diese Nacht beständig und atmest neu erquickt zu meinen Füßen, beginnest schon mit Lust mich zu umgeben. Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen zum höchsten Dasein, immerfort zu streben. Hinaufgeschaut, der Berge Gipfelriesen verkünden schon die feierlichste Stunde. Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen, das später sich zu uns herniederwendet. Jetzt zu der Alpe grün gesenkten Wiesen wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet, und stufenweis herab ist es gelungen, sie tritt hervor, und leider schon geblendet kehr ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. So bleibe denn die Sonne mir im Rücken, der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, ihn schau ich an mit wachsendem Entzücken. Von Sturz zu Stürzen wälzt er jetzt in tausend, dann aber tausend Strömen sich ergießend, hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend. Allein, wie herrlich, diesem Sturm ersprießend, wölbt sich des bunten Bogens Wechseldauer, bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend, umher verbreitend duftig kühle Schauer. Der spiegelt ab das menschliche Bestreben, ihm sinne nach, und du begreifst genauer, am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Kaiserliche Pfalz, Thronsaal, Staatsrat in Erwartung des Kaisers. Hofgesinde prächtig gekleidet. Ich grüße die getreuen Lieben, versammelt aus der Nähe und Weite. Den Weisen sehe ich mir zur Seite. Allein, wo ist der Narr geblieben? Gleich hinter deiner Mantelschleppe stürzt er zusammen auf der Treppe. Man trug hinweg das Fettgewicht. Tot oder trunken, weiß man nicht. Sogleich mit wunderbarer Schnelle drängt sich ein anderer an die Stelle. Gar köstlich ist er aufgeputzt, doch fratzenhaft, dass jeder stutzt. Die Wache hält ihm auf der Schwelle kreuzweis die Hellebarden vor. Da ist er doch, der kühne Tor. Was ist erwünscht und stets willkommen? Was ist ersehnt und stets verjagt? Was immerfort in Schutz genommen? Was hart gescholten und verklagt? Wen darfst du nicht herbei berufen? Wen höret jeder gern genannt? Was naht sich deines Thrones Stufen? Was hat sich selbst hinweg verbannt? Für diesmal spare deine Worte. Hier sind die Rätsel nicht am Orte. Mein alter Narr ging, fürchte ich, weit ins Weite. Nimm seinen Platz und komm an meine Seite. Ein neuer Narr? Zu neuer Pein? Wo kommt der her? Wie kam er ein? Der alte Fiend, der hat vertan. Es war ein Fass. Nun ist's ein Spahn. Und also, ihr getreuen Lieben, willkommen aus der Nähe und Ferne. Ihr sammelt euch mit günstigem Sterne. Da droben ist uns Glück und Heil geschrieben. Der Kanzler spricht. Die höchste Tugend, wie ein Heiligenschein, umgibt des Kaisers Haupt. Nur er allein vermag sie gültig auszuüben. Gerechtigkeit. Was alle Menschen lieben, was alle fordern, wünschen, schwer entbehren, es liegt an ihm, dem Volk es zu gewähren. Doch ach, was hilft dem Menschengeist Verstand? Dem Herzen Güte, Willigkeit der Hand, wo Missgestalt in Missgestalten schaltet, das Ungesetz gesetzlich überwaltet und eine Welt des Irrtums sich entfaltet. Der raubt sich Herden, der ein Weib, Kelch, Kreuz und Leuchter vom Altare, berühmt sich dessen manche Jahre mit heiler Haut, mit unversehrtem Leib. Der darf auf Schand und Frevel pochen, der auf Mitschuldige sich stützt. Und schuldig hörst du ausgesprochen, wo Unschuld nur sich selber schützt. Ich malte schwarz, doch Dichtern flor, zög ich dem Bilde lieber vor. Entschlüsse sind nicht zu vermeiden. Wenn alle schädigen, alle leiden, geht selbst die Majestät zu Raub. Der Heermeister! Wie tobt's in diesen wilden Tagen? Ein jeder schlägt und wird erschlagen, und fürs Kommando bleibt man taub. Der Mietsoldat wird ungeduldig, mit Ungestüm verlangt er seinen Lohn. Und wären wir ihm nichts mehr schuldig, er liefe ganz und gar davon. Verbiete wer, was alle wollten, der hat ins Wespennest gestört. Das Reich, das sie beschützen sollten, es liegt geplündert und verheert. Der Schatzmeister! Wer wird auf Bundsgenossen pochen? Subsidien, die man uns versprochen, wie Röhrenwasser bleiben aus. Auch Herr, in deinen weiten Staaten, an wen ist der Besitz geraten? Wohin man kommt, da hält ein neuer Haus, und unabhängig will er leben. Zusehen muss man, wie er's treibt. Wir haben so viel Rechte hingegeben, dass uns auf nichts ein Recht mehr übrig bleibt. Bravo. Auch auf Parteien, wie sie heißen, ist heutzutage kein Verlass. Sie mögen schelten oder preisen, gleichgültig wurden Lieb und Hass. Die Goldespforten sind verrammelt, ein jeder kratzt und scharrt und sammelt, und unsere Kassen bleiben leer. Der Marschall! Welch Unheil muss auch ich erfahren? Wir wollen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr. Die Schweine kommen nicht zur Fette. Verpfändet ist der Pfuhl im Bette und auf dem Tisch kommt vorgegessen Brot. Sag, weißt du, Narr, nicht auch noch eine Not? Ich keineswegs. Wo Wille und Verstand und Tätigkeit vielfältige zur Hand, was könnte da zum Unheil sich vereinen? Zur Finsternis? Wo solche Sterne scheinen? Das ist ein Schalk, der es wohl versteht. Er lügt sich ein, solange es geht. Ich weiß schon, was dahinter steckt. Und was denn weiter? Ein Projekt. Wo fehlt's nicht irgendwo auf dieser Welt? Dem dies, dem das. Hier aber fehlt's an Geld. Vom Estrich ist es zwar nicht aufzuraffen, doch Weisheit weiß das Tiefste herzuschaffen. In Bergesadern, Mauergründen ist Gold gemünzt und ungemünzt zu finden. Und fragt ihr mich, wer's zutage schafft? Begabten Manns Natur und Geisteskraft. Natur und Geist? So spricht man nicht zu Christen. Deshalb verbrennt man Atheisten, weil solche Reden höchst gefährlich sind. Natur ist Sünde. Geist ist Teufel. Sie hegen zwischen sich den Zweifel, ihr missgestaltetes Witterkind. Daran erkenne ich die gelehrten Herren. Was ihr nicht tastet, steht euch Meilen fern. Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz oder gar. Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr. Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht. Was ihr nicht münzt, das meint ihr, gelte nicht. Dadurch sind unsere Mängel nicht erledigt. Was willst du jetzt mit einer Fastenpredigt? Ich habe satt das ewige Wie und Wenn. Es fehlt an Geld. Nun gut, so schaff es denn. Bedenkt doch nur, in jenen Schreckensläuften, wo Krieg und Fluten Land und Volk ersäuften, wie der und der, so sehr es ihn erschreckte, sein Liebstes da und dort wohin versteckte. So war's von je, seit mächtiger Römerzeit und so fortan, bis gestern, ja, bis heut. Das alles liegt im Boden still begraben. Der Boden ist des Kaisers. Der soll's haben. Für einen Narren spricht er gar nicht schlecht. Das ist fürwahr des alten Kaisers Recht. Der Satan legt euch goldgewirkte Schlingen. Es geht nicht zu mit frommen rechten Dingen. Schafft ihr uns Brot nur und willkommene Gaben. Ich wollte gern ein bisschen Unrecht haben. Der Narr ist klug, verspricht, was jedem frommt. Fragt der Soldat doch nicht, woher es kommt. Was soll uns das? Wir brauchen noch Spaß. Das hört ich oft. Und falsch gehofft. Ihr alle fühlt geheimes Wirken der ewig waltenden Natur. Und aus den untersten Bezirken schmiegt sich herauf lebendige Spur. Wenn es in allen Gliedern zwackt, wenn es unheimlich wird am Platz, nur gleich entschlossen grabt und hackt, da liegt der Spielmann, liegt der Schatz. Mir liegt's im Fuß wie Bleigewicht. Mir krampft's im Arme. Das ist Gicht. Mir krabbelt's in der großen Zeh. Mir tut der ganze Rücken weh. Nur eilig, du entschlüpfst nicht wieder. Ich lege Schwert und Zepter nieder und will mit eigenen hohen Händen, wenn du nicht lügst, das Werk vollenden, dich, wenn du lügst, zur Hölle senden. Den Weg dahin wirst allenfalls zu finden. Indessen feiern wir auf jeden Fall. Nur lustiger, das wilde Karneval! Wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt den Toren niemals ein. Wenn sie den Stein der Weisen hätten, der Weise mangelte dem Stein. Weitläufiger Saal mit Nebengemächern, verziert und aufgeputzt zur Mummenschanz. Zudringlich schließt sich Chor an Chor, rein hinaus, nur unverdrossen. Es bleibt doch endlich nach wie vor mit ihren 100.000 Possen die Welt ein einziger großer Tor. Niedlich sind wir anzuschauen, Gärtnerinnen und Galant. Denn das Naturell der Frauen ist so nah mit Kunst verwandt. Kommt von aller reifsten Früchten mit Geschmack und Lust zu speisen. Über Rosen lässt sich dichten, in die Äpfel muss man beißen. Mädchen, als du kamst ans Licht, schmückt ich dich im Häubchen. Warst so zierlich von Gesicht und so zart am Leibchen, dachte dich sogleich als Braut, gleich dem Reichsten angetraut, dachte dich als Weibchen. Ach, nun ist schon manches Jahr ungenützt verflogen und der Freunde bunte Schar schnell vorbeigezogen. Tanztest mit dem einen flink, gabst dem anderen feinen Wink mit dem Ellenbogen. Welches Fest man auch ersann, ward umsonst begangen. Pfänderspiel und dritter Mann wollten nicht verfangen. Heute sind die Narren los. Liebchen, öffne deinen Schoß. Bleibt wohl einer hangen. Nur Platz! Nur Platz! Wir brauchen Räume! Wir fällen Bäume! In Märkten oben, nicht auch im Lande, wie kämen Feinde für sich zu Rande, so sehr sie fitzten. Drum seid gelehret, denn ihr erföret, wenn wir nicht schwitzten. Nur Platz, wir brauchen Räume. Wisst ihr, was mich Poeten erst recht erfreuen sollte? Dürft ich singen und reden, was niemand hören wollte? Liebes euch, zur Seite wegzuweichen, denn was jetzt kommt, ist nicht von euresgleichen. Zwei der größten Menschenfeinde, Furcht und Hoffnung, angekettet halt ich ab von der Gemeinde. Platz gemacht, ihr seid gerettet. Dunste Fackeln, Lampen, Lichter dämmern durchs verworrene Fest. zwischen diese Truggesichter band mich, ach, die Kette fest. Fort, ihr lächerlichen Lacher, euer Grinsen gibt Verdacht. Alle meine Widersacher drängen mich in dieser Nacht. Hier, ein Freund ist Feind geworden, seine Maske kenn ich schon. Jener wollte mich ermorden, nun entdeckt schleicht er davon. Ach, wie gern in jeder Richtung flöh ich zu der Welt hinaus. Doch von drüben droht Vernichtung, hält mich zwischen Dunst und Rauch. Seid gegrüßt, ihr lieben Schwestern. Habt ihr euch schon heute und gestern in Vermummungen gefallen? Weiß ich doch gewiss von allen, morgen wollt ihr euch enthüllen. Und wenn wir bei Fackelscheine uns nicht sonderlich behagen, werden wir in heitern Tagen ganz nach unserem eigenen Willen bald gesellig, bald alleine, frei durch schöne Fluren wandeln, nach Belieben ruhen und handeln und in sorgenfreiem Leben nie entbehren, stets erstreben. Überall willkommene Gäste treten wir getrost hinein. Sicherlich. Es muss das Beste irgendwo zu finden sein. Die Bedeutung der Gestalten muss ich amtsgemäß entfalten. Aber was nicht zu begreifen, wüsste ich auch nicht zu erklären. Helfet alle mich belehren. Seht ihr es durch die Menge schweifen. Vier bespannt, ein prächtiger Wagen wird durch alles durchgetragen. Farbig glitzert in der Ferne, wie von magischer Laterne. Schnaubt's heran mit Sturmgewalt. Platz gemacht. Mich schaudert's! Halt! Herold, auf! Ehe wir entfliehen, wollet du uns schildern, nennen! Denn wir sind Allegorien, und so solltest du uns kennen! Eher könnte ich dich beschreiben! So probier's! Man muss gestehen, erstlich bist du jung und schön. Man könnte dich ein Mädchen schelten. Doch würdest du zu Wohl und Weh auch jetzt schon bei den Mädchen gelten. Sie lehrten dich das ABC. Und dieser, der als Prachtgebilde hier auf dem Wagen Throne prangt? Ein König scheint es, reich und milde, wohl dem, der seine Gunst erlangt. Als Herrscher scheint er mir bekannt. Plutus, des Reichtums Gott genannt. Derselbe kommt im Prunk daher, der hohe Kaiser wünscht ihn sehr. Sag von dir selber auch das, was und wie. Bin die Verschwendung, bin die Poesie, bin der Poet, der sich vollendet, wenn er sein eigenst Gut verschwendet. Auch ich bin unermesslich reich und schätze mich dem Plutus gleich. Das Prahlen steht dir gar zu schön. Doch lasst nun eure Künste sehen. Ja, es ist Zeit, die Schätze zu entfesseln. Die Schlösser treffe ich mit des Herolds Rute. Es tut sich auf. Schaut her. In ehernen Kesseln entwickelt sich's. Und Wald von goldenem Blute. Zunächst der Schmuck von Kronen, Ketten, Ringen. Es schwillt und droht ihn schmelzen zu verschlingen. Seht ihr euch? Bis reichlich quillt! Die Kiste bis zum Rand gefüllt! Man bietet euch, benutzt nur gleich! Und spückt euch nur! Und werdet reich! Was soll's, ihr Toren? Soll mir das? Es ist doch nur ein Maskenspaß! Vermummter Plutus, Maskenheld, schlag dieses Volk mir aus dem Feld! Dein Stab ist wohl dazu bereit! Verleih ihn mir auf kurze Zeit! Ich tauch ihn rasch in Sud und Glut! Nun, Masken, seid auf eurer Hut! Wer sich zu nah herangedrängt, ist unbarmherzig gleich versenkt. Mir sprüht es heiß ins Angesicht. Mir sprüht des grünen Stabs Gewicht. Verloren sind wir. All und all. Zurück, zurück, du Maskenschwein. Zu löschen läuft die Schar herbei, doch keiner bleibt von Flammen frei. Und wie es patscht und wie es schlägt, wird neues Flammen aufgeregt. Verflochten in das Element, ein ganzer Maskenklump verbrennt. Im Aschenhaufen einer Nacht liegt morgenreiche Kaiserpracht. Schrecken ist genug verbreitet. Hilfe sei nun eingeleitet. Du geräumig weite Luft, fülle dich mit kühlem Duft. Ihr die Lindernden, die Feuchten, wandelt in ein Wetterleuchten. Solcher eitlen Flammenspiel deckt das flammende Gewühl. Lustgarten, Morgensonne. Der Kaiser, Faust und Mephisto vor ihm kniend. Verzeihst du, Herr, das Flammengaukelspiel? Ich wünsche mir dergleichen Scherze viel um dich als Mittelpunkt. Bei jedem Schritt, wohin du gehst, gehen die Paläste mit. Welch gut Geschick hat dich hierher gebracht, unmittelbar aus tausend einer Nacht. Durchlauchtigster! Ich dachte in meinem Leben von schönem Glück Verkündung nicht zu geben. Rechnung für Rechnung ist berichtigt. Die Wucherklauen sind beschwichtigt. Los bin ich solcher Höllenpein. Im Himmel kann's nicht heiterer sein. Abschläglich ist der Sold entrichtet, das ganze Heer aufs Neu verpflichtet. Der Landsknecht fühlt sich frisches Blut und Wirt und Dirn haben's gut. Schaut dies Papier, dies bunt bedruckte Blatt. Merkt auf die Aufschrift, die es hat. Zu wissen sei es jedem, der es begehrt, dies Stück Papier ist 1000 Kronen wert. Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand Unzahl vergrabenen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz sogleich gehoben diene zum Ersatz. Ich ahne Frevel, ungeheuren Trug. Wer fälschte hier des Kaisers Namenszug? Ist solch Verbrechen ungestraft geblieben? Erinnere dich, hast selbst es unterschrieben. Mit wenig Federzügen ward's bei Nacht durch 1000 Künstler schnell vertausendfacht. Damit die Wohltat allen gleich gedeihe, so stempelten wir gleich die ganze Reihe. 10, 30, 50, 100 sind parat. Ihr denkt euch nicht, wie wohl's dem Volke tat. Und meinen Leuten gilt's für gutes Gold? Dem Heer, dem Hofe, genügt's zu vollem Sold? Mit Blitzeswink zerstreute sich's im Lauf. Die Wechslerbänke stehen sperrig auf. Man honoriert da selbst ein jedes Blatt durch Gold und Silber. Freilich mit Rabatt. Und hoch dem Kaiser sprudelt's in den Kellern. Dort kocht's und brät's und klappert's mit den Tellern. Wer wird sich noch mit Börs und Beutel plagen? Ein Blättchen ist im Busen leicht zu tragen. Mit Liebesbrieflein paart's bequem sich hier. Der Priester trägt's andächtig im Brevier. Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist so bequem. Man weiß doch, was man hat. Da seht, Papier! Ist das wohl Geldes wert? Du kaufst dir, Narr, was nur dein Bauch begehrt. Und kaufen kann ich Acker, Haus und Vieh? Versteht sich, biete nur, das fehlt dir nie. Heut Abend wiege ich mich im Grundbesitz. Wer zweifelt noch an unseres Narrenwitz? Finstere Galerie. Diese düsteren Gänge. Ist nicht da drinnen Lust genug, im dichten, bunten Hof gedrängen, Gelegenheit zu Spaß und Trug? Der Kaiser will. Es muss sogleich geschehen. Will Helena und Paris vor sich sehen. Das Musterbild der Männer und der Frauen in deutlichen Gestalten will er schauen. Geschwind ans Werk. Ich darf mein Wort nicht brechen. Unsinnig war es, leichtsinnig zu versprechen. Das Heidenvolk geht mich nichts an. Es haust in seiner eigenen Hölle. Doch gibt's ein Mittel. Sprich! Und ohne Säumnis. Ungern entdeck ich höheres Geheimnis. Göttinnen thronen her in Einsamkeit, um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit, von ihnen sprechen ist Verlegenheit. Die Mütter sind es. Mütter? Schaudert's dich? Die Mütter. Mütters klingt so wunderlich. Das ist es auch. Göttinnen ungekannt euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt. Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefste schürfen. Du selbst bist schuld, dass ihrer wir bedürfen. Wohin der Weg? Kein Weg. Ins Unbetretene, nicht zu Betretende. Ein Weg ins Unerbetene, nicht zu Erbittende. Bist du bereit? Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben. Von Einsamkeiten wirst umhergetrieben. Hast du Begriff von Öd und Einsamkeit? Muss dich nicht mit der Welt verkehren, das Leere lernen, Leeres lehren, und um nicht ganz versäumt allein zu leben, mich noch zuletzt dem Teufel übergeben. Und hättest du den Ozean durchschwommen, das Grenzenlose dort geschaut, so sähst du dort doch Welle auf Welle kommen, selbst wenn es dir vorm Untergange graut, du sähst doch etwas. Sähst wohl in der Grüne gestillter Meere streichende Delfine, sähst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne. Nichts wirst du sehen in ewig leerer Ferne, den Schritt nicht hören, den du tust, nichts Festes finden, wo du ruhst. Hier, diesen Schlüssel nimm. Das kleine Ding? Erst fass ihn an und schätz ihn nicht gering. Er wächst in meiner Hand. Leuchtet, blitzt. Merkst du nun bald, was man an ihm besitzt? Der Schlüssel wird die rechte Stelle wittern. Folg ihm hinab. Er führt dich zu den Müttern. Den Müttern trifft's mich immer wie ein Schlag. Was ist das Wort, das ich nicht hören mag? Bist du beschränkt, dass neues Wort dich stört? Willst du nur hören, was du schon gehört? Versinke denn. Ich könnte auch sagen, steige, es ist einerlei. Entfliehe dem Entstandenen in der Gebilde losgebundene Reiche. Ergetze dich am längst nicht mehr Vorhandenen. Ein glühender Dreifuß tut dir endlich kund, du seist im tiefsten, allertiefsten Grund. Bei seinem Schein wirst du die Mütter sehen, in die einen sitzen, andere stehen und gehen, wie es eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung, umschwebt von Bildern aller Kreatur. Sie sehen dich nicht, denn Schämen sehen sie nur. Da fass ein Herz, denn die Gefahr ist groß, und gehe grad auf jenen Dreifuß los. Und hast du ihn einmal hierher gebracht, so rufst du Held und Heldin aus der Nacht. Und nun? Was jetzt? Dein Wesen strebe nieder, versinke stampfend, stampfend steigst du wieder. Wenn ihn der Schlüssel nur zum Besten frommt. Neugierig bin ich, ob er wiederkommt. Die Sessel sind, die Stühle schon zur Hand. Den Kaiser setzt man gerade vor die Wand. Auf den Tapeten soll er da die Schlachten der sogenannten großen Zeit betrachten. Hier sitzt nun alles, Herr und Volk im Runde. Die Bänke drängen sich im Hintergrunde. Und so, da alles schicklich Platz genommen, sind wir bereit. Die Geister mögen kommen. Ein Tieftheater scheint sich aufzustellen. Geheimnisvoll ein Schein uns zu erhellen. Im Priesterkleid bekränzt, ein Wundermann, der nun vollbringt, was er getrost begann. Ein Dreifuß steigt mit ihm aus hohler Gruft, schon ahne ich aus der Schale Weihrauchduft. In euren Namen, Mütter, die ihr thront im Grenzenlosen, ewig einsam wohnt und doch gesellig, euer Haupt umschwebendes Lebens Bilder, regsam ohne Leben, was einmal war in allem Glanz und Schein, es regt sich dort, denn es will ewig sein. Der glühende Schlüssel rührt die Schale kaum, ein dunstiger Nebel deckt sogleich den Raum. Und nun erkennt ein Geister Meisterstück, so wie sie wandeln, machen sie Musik. Das Dunstige senkt sich, aus dem leichten Flor ein schöner Jüngling tritt im Takt hervor. Hier schweigt mein Amt, ich brauche ihn nicht zu nennen. Wer sollte nicht den holden Paris kennen? Er ist ganz hübsch, wenn auch nicht ebenfalls. Ein bisschen eleganter könnte er sein. Hey, nun, halbnackt ist wohl der Junge schön. Doch müssten wir ihn angezogen sehen. Ihr Herren habt an allem was zu mäkeln. Kaisers Gegenwart sich hinzuräkeln. Sanft hat der Schlaf den Holden übernommen. Er schnarcht nun gleich. Natürlich ist's vollkommen. Helena! Das wär sie denn. Vor dieser hätte ich Ruhe. Hübsch ist sie wohl. Doch sagt sie mir nicht zu. Hab ich noch Augen? Zeigt sich tief im Sinn der Schönheit Quelle reichlichstens ergossen. Mein Schreckensgang bringt seligsten Gewinn. Wie war die Welt mir nichtig unerschlossen? Was ist sie nun seit meiner Priesterschaft? Erst wünschenswert, gegründet dauerhaft. Groß wohlgestaltet, nur der Kopf zu klein. Sind nur den Fuß, kaum könnte er plumper sein. Sie nähert sich dem Schläfer, listig, mild. Wie hässlich neben jugendreinem Bild. Von ihrer Schönheit ist er angestrahlt. Endymion und Luna, wie gemalt. Ganz recht, die Göttin scheint herabzusinken. Sie neigt sich über, seinen Hauch zu trinken. Beneidenswert. Ein Kuss, das Maß ist voll. Vor allen Leuten? Das ist doch zu toll. Furchtbare Gunst dem Knaben. Ruhig, still. Lass das Gespenst doch machen, was es will. Nicht Knabe mehr, ein kühner Heldenmann umfasst er sie, die kaum sich wehren kann. Gestärkten Arms hebt er sie gar empor, entführt er sie. Nach allem, was geschah, nenne ich das Stück den Raub der Helena. Was, Raub? Bin ich für nichts an dieser Stelle? Ist dieser Schlüssel nicht in meiner Hand? Er führte mich durch Graus und Wog und Welle der Einsamkeiten her zum festen Strand. Hier fasse ich Fuß, hier sind es Wirklichkeiten. Von hier aus darf der Geist mit Geistern streiten. Ich rette sie und sie ist doppelt mein. Gewagt! Ihr Mütter, Mütter, müsst's gewähren. Wer sie erkannt, der darf sie nicht entbehren. Was tust du, Fauste? Faust, Faust! Mit Gewalt fasst er sie an. Schon trübt sich die Gestalt. Den Schlüssel kehrt er nach dem Jüngling zu, berührt ihn. Hochgewölbtes, enges gotisches Zimmer, ehemals Faustens, unverändert. Mephistopheles hinter einem Vorhang hervortretend. Indem er ihn aufhebt, erblickt man Fausten hingestreckt auf einem altväterischen Bette. Hier lieg, unseliger, verführt zu schwer gelöstem Liebesbande. Wen Helena paralysiert, der kommt so leicht nicht zu Verstande. Blick ich hinauf, hierher, hinüber, all unverändert ist es unversehrt. Die bunten Scheiben sind, so dünkt mich, trüber, die Spinneweben haben sich vermehrt, die Tinte starrt, vergilbt ist das Papier, doch alles ist am Platz geblieben. Sogar die Feder liegt noch hier, mit welcher Faust dem Teufel sich verschrieben. Hier hängt der alte Pelz. Komm noch einmal, heut bin ich wieder Prinzipal. Doch hilft es nichts, mich so zu nennen. Wo sind die Leute, die mich anerkennen? Tor und Türe finde ich offen? Nun, da lässt sich endlich hoffen, dass nicht wie bisher in Moder der Lebendige wie ein Toter sich verkümmere, sich verderbe und am Leben selber sterbe. Nahend sehe ich's mit Erstaunen. Sitzt er noch im Pelz, dem braunen, wahrlich wie ich ihn verließ, noch gehüllt im rauen Vlies. Damals schien er zwar gewandt, als ich ihn noch nicht verstand. Heute wird es nichts verfangen. Frisch an ihn herangegangen. Wenn, alter Herr, nicht Lethes trübe Fluten das schief gesenkte kahle Haupt durchschwommen, seht anerkennend hier den Schüler kommen, entwachsen akademischen Routen. Ich find euch noch, wie ich euch sah. Ein anderer bin ich wieder da. Mich freut, dass ich euch hergeläutet. Ich schätzt euch damals nicht gering, die Raub. Schon, die Chrysalide deutet den künftigen bunten Schmetterling. Mein alter Herr, wir sind am alten Orte. Bedenkt jedoch erneuter Zeitenlauf und sparet doppelsinnige Worte. Wir passen nun ganz anders auf. Seit manchen Monden, einigen Sonnen, Erfahrungsfülle habt ihr wohl gewonnen. Erfahrungswesen, Schaum und Durst und mit dem Geist nicht ebenbürtig. Gesteht, was man von je gewusst, es ist durchaus nicht wissenswürdig. Möcht euch es längst, ich war ein Tor. Nun komme ich mir recht schal und albern vor. Das freut mich sehr, da höre ich doch Verstand, der erste Greis, den ich vernünftig fand. Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du bist. Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist. Anmaßlich find ich, dass zur schlechtsten Frist man etwas sein will, wo man nichts mehr ist. Indessen wir die halbe Welt gewonnen, was habt denn ihr getan? Genickt, gesonnen, geträumt, erwogen, Plan und immer Plan. Gewiss, das Alter ist ein kaltes Fieber, im Frost von grillenhafter Not. Hat einer 30 Jahre vorüber, so ist er schon so gut wie tot. Am besten wär's, euch zeitig totzuschlagen. Der Teufel hat ja weiter nichts zu sagen. Wenn ich nicht will, so darf kein Teufel sein. Der Teufel stellt ja nächstens doch ein Bein. Dies ist der Jugend edelster Beruf. Die Welt, sie war nicht, ehe ich sie erschuf. Die Sonne führt ich aus dem Meer herauf. Mit mir begann der Mond des Wechsels Lauf. Da schmückte sich der Tag auf meinen Wegen. Die Erde grünte, blühte mir entgegen. Auf meinen Wink in jener ersten Nacht entfaltete sich aller Sterne Pracht. Wer außer mir entband euch aller Schranken philisterhaft einklemmender Gedanken? Ich aber, frei wie mir's im Geiste spricht, verfolge froh mein innerliches Licht und wandle rasch im eigensten Entzücken das Helle vor mir, Finsternis im Rücken. Original, fahr hin in deiner Pracht. Wie würde dich die Einsicht kränken? Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, das nicht die Vorwelt schon gedacht? Heran, mein Freund, ihr heißet Nikodemus? Hochwürdiger Herr, so ist mein Name. Oremus? Das lassen wir. Wie froh, dass ihr mich kennt. Ich weiß es wohl, bejagt und noch Student, bemooster Herr, auch ein gelehrter Mann, studiert sofort, weil er nicht anders kann. Doch euer Meister, das ist ein Beschlagener. Wer kennt ihn nicht, den edlen Dr. Wagner? Wo hat der Mann sich hingetan? Führt mich zu ihm, bringt ihn heran. Ach, sein Verbot ist gar zu scharf. Ich weiß nicht, ob ich's wagen darf. Monatelang, des großen Werkes willen, lebt er im allerstillsten Stillen. Der zarteste gelehrter Männer, er sieht aus wie ein Kohlenbrenner, geschwärzt vom Ohre bis zur Nasen, die Augen rot vom Feuerblasen. So lechzt er jedem Augenblick. Geklirr der Zange gibt Musik. Laboratorium. Im Sinne des Mittelalters weitläufige, unbehilfliche Apparate zu fantastischen Zwecken. Wagner steht am Herde. Ein helles, weißes Licht erscheint. Oh, dass ich's diesmal nicht verliere. Ach Gott, was rasselt an der Türe? Willkommen, es ist gut gemeint. Willkommen zu dem Stern der Stunde. Doch haltet Wort und Atem fest im Munde. Ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht. Was gibt es denn? Es wird ein Mensch gemacht. Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Behüte Gott, wie sonst das Zeugenmode war, erklären wir für eitle Possen. Es muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig reinern. Hören, Ursprung haben. Es leuchtet. Seht. Nun lässt sich wirklich hoffen, dass, wenn wir aus viel hundert Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren, so ist das Werk im Stillen abgetan. Das Glas erklingt von lieblicher Gewalt. Es trübt. Es klärt sich. Also muss es werden. Ich seh in zierlicher Gestalt ein artig Männlein sich gebärden. Nun, Väterchen, wie steht's? Es war kein Scherz. Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz. Doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springe. Das ist die Eigenschaft der Dinge. Natürlichem genügt das Weltall kaum. Was künstlich ist, verlangt geschlossenen Raum. Fürwahr, du bist ein allerliebster Knabe. Was gibt's zu tun? Hier, zeige deine Gabe. Eine Seitentür öffnet sich. Man sieht Fausten auf dem Lager hingestreckt. Die Fiole entschlüpft aus Wagners Händen, schwebt über Faust und beleuchtet ihn. Bedeutend, schön umgeben, klar Gewässer im dichten Haine, Frau, die sich entkleiden, die Allerliebsten. Das wird immer besser, doch eine lässt sich glänzend unterscheiden. Die Mädchen fliehen verschüchtert, doch allein die Königin, sie blickt gelassen drein und sieht mit stolzem weiblichem Vergnügen der Schwänefürsten ihrem Knie sich schmiegen, zudringlich zahm. Er scheint sich zu gewöhnen. Auf einmal aber steigt ein Dunst empor und deckt mit dicht gewebtem Flor die lieblichste von allen Szenen. Was du nicht alles zu erzählen hast, so klein du bist, so groß bist du Phantast. Ich sehe nichts. Das glaub ich. Du aus Norden im Nebelalter jung geworden, im Düstern bist du nur zu Hause. Erwacht uns dieser, gibt es neue Not. Er bleibt gleich auf der Stelle tot. Waldquellen, Schwäne, nackte Schönen, das war sein ahnungsvoller Traum. Wie wollt er sich hierher gewöhnen? Ich, der Bequemste, duld es kaum. Nun, fort mit ihm! Und schnell bedacht zur klassischen Walpurgisnacht. Das Beste, was begegnen könnte, bringt ihn zu seinem Elemente. Wohin die Fahrt? Den Mantel her und um den Ritter umgeschlagen. Der Lappen wird euch wie bisher den einen mit dem anderen tragen. Ich leuchte vor. Und ich? Nun, du bleibst zu Hause. Wichtigstes zu tun. Nun zum Peneiros, frischen ab! Herr Vetter ist nicht zu verachten! Am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten. Klassische Walpurgisnacht. Pharsalische Felder. Finsternis. Zum Schauderfeste dieser Nacht, wie öfter schon, tret ich einher, Erichto, ich die Düstere. Wie oft schon wiederholt sich's, wird sich immerfort ins Ewige wiederholen. Keiner gönnt das Reich dem Andern, dem gönnt's keiner, der es mit Kraft erwarb und kräftig herrscht. Denn jeder, der sein Inneres selbst nicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern des Nachbars Willen, eigenem, stolzem Sinn gemäß. Doch über mir, welch unerwartet Meteor! Sieh, da schreitet eine lange, weiten Schrittes vor uns hin. Ist es doch, als wäre ihr bange, als sah uns durch die Lüfte ziehen. Lass sie schreiten! Setz ihn nieder, deinen Ritter! Und sogleich kehret ihm das Leben wieder, denn er sucht's im Fabelreich. Faust berührt den Boden. Wo ist sie? Frage jetzt nicht weiter nach. Wär's nicht die Scholle, die sie trug, die Welle nicht, die ihr entgegenschlug, so ist's die Luft, die ihre Sprache sprach. Ich fühlte gleich den Boden, wo ich stand. Hier durch ein Wunder, hier in Griechenland. Am oberen Peneios, Mephistopheles zu den Sphinxen. Sind Briten hier? Sie reisen sonst so viel, Schlachtfeldern nachzuspüren, Wasserfällen, gestürzten Mauern, klassisch dumpfen Stellen. Das wäre hier für sie ein würdig Ziel. Finde ich mich selbst doch ganz und gar entfremdet. Die Sphinxe nackt, nur hie und da behemdet und was nicht alles lockig und beflügelt von vorn und hinten sich im Auge spiegelt. Zwar sind auch wir von Herzen unanständig, doch das Antike finde ich zu lebendig. Wie wunderbar! Das Anschauen tut mir Genüge. im Widerwärtigen große, tüchtige Züge. Vor solchen hat einst Ödipus gestanden, vor solchen krümmte sich Ulyss in hänfnen Banden. Vom frischen Geiste fühle ich mich durchdrungen, Gestalten groß, groß die Erinnerungen. Sonst hättest du dergleichen weggeflucht, doch jetzt so scheint es dir zu frommen. Denn wo man die Geliebte sucht, sind Ungeheuer selbst willkommen. Ihr Frauenbilder müsst mir Rede stehen, hat eins der euren Helena gesehen. Wir reichen nicht hinauf zu ihren Tagen. Die Letztesten hat Herkules erschlagen. Von Chiron könntest du's erfragen. Der sprengt herum in dieser Geisternacht. Wenn er dir steht, so hast du's weit gebracht. Ist mir doch, als dröhnt die Erde, schallend unter eiligem Pferde. Ein Reiter kommt herangetrabt. Er scheint von Geist und Mut begabt, von blendend weißem Pferd getragen. Halt! Chiron, halt! Ich hab dir was zu sagen! Was gibt's? Was ist? Bezähme deinen Schritt! Ich raste nicht! So bitte nimm mich mit! Sitz auf! So kann ich nach Belieben fragen, wohin des Wegs. Du stehst am Ufer hier. Ich bin bereit, dich durch den Fluss zu tragen. Wohin du willst. Für ewig dank ich's dir. Der große Mann, der edle Pädagog, der sich zum Ruhm ein Heldenvolk erzog, den schönen Kreis der edlen Argonauten und alle, die des Dichters Welt erbauten. Das lassen wir an seinem Ort. Selbst Pallas kommt als Mentor nicht zu Ehren. Am Ende treiben sie es nach ihrer Weise fort, als wenn sie nicht erzogen wären. Den Arzt, der jede Pflanze nennt, die Wurzeln bis ins Tiefste kennt, dem Kranken Heil, dem Wunden Linderung schafft, umarme ich hier in Geist und Körperkraft. Hab neben mir ein Held verletzt, da wusste ich Hilf und Rat zu schaffen. Doch ließ ich meine Kunst zuletzt den Wurzelweibern und dem Pfaffen. Doch wirst du mir wohl zugestehen, du hast die Größten deiner Zeit gesehen. Sie alle standen dir zur Schau. Oh, sprich mir von der schönsten Frau! Was? Frauenschönheit? Will nichts heißen, ist gar zu oft ein starres Bild. Nur solch ein Wesen kann ich preisen, das froh und lebenslustig quillt. Die Schöne bleibt sich selber selig. Die Anmut macht unwiderstehlich, wie Helena, da ich sie trug. Du trugst sie? Ja, auf diesem Rücken. Bin ich nicht schon verwirrt genug? Und solch ein Sitz muss mich beglücken. Sie fasste so mich in das Haar, wie du es tust. Oh, ganz und gar verliere ich mich. Erzähle, wie, woher, wohin, ach, trugst du sie? Mein fremder Mann, als Mensch bist du entzückt, doch unter Geistern scheinst du wohl verrückt. Nun trifft sich's hier zu deinem Glücke, denn alle Jahr, nur wenig Augenblicke, pfleg ich bei Manto vorzutreten, der Tochter Äskulaps. Im stillen Beten fleht sie zum Vater, dass zu seiner Ehre er endlich doch der Ärzte Sinn verkläre und von verwegenem Totschlag sie bekehre. Ihr glückt es wohl, bei einigem Verweilen mit Wurzelkräften dich von Grund zu heilen. Heilt will ich nicht sein, mein Sinn ist mächtig. Da wär ich ja wie anderen niederträchtig. Versäume nicht das Heil der edlen Quelle, geschwind herab! Wir sind zur Stelle. Sag an, wohin hast du in grauser Nacht durch Kiesgewässer mich an Land gebracht? Hier trotzten Rom und Griechenland im Streite. Peneios rechts, links den Olymp zur Seite. Blick auf, hier steht bedeutend nah im Mondenschein der ewige Tempel da, drin Manto träumt. Von Pferdeshufe erklingt die heilige Stufe. Halbgötter treten heran. Ganz recht, nur die Augen aufgetan. Willkommen. Ich sehe, du bleibst nicht aus. Steht dir doch auch dein Tempelhaus. Streifst du noch immer unermüdet? Wohnst du doch immer still umfriedet, indes zu kreisen mich erfreut. Ich harre. Mich umkreist die Zeit. Und diese? Die verrufene Nacht hat strudelnd ihn hierher gebracht. Helenen mit verrückten Sinnen. Helenen will er sich gewinnen und weiß nicht wie und wo beginnen. Asklepscher Kur vor andern Wert. Den lieb ich. der Unmögliches begehrt. Vor dem Palaste des Menelaos zu Sparta. Helena tritt auf und Chor gefangener Trojanerinnen. Bewundert viel und viel gescholten, Helena, vom Strande komm ich, wo wir erst gelandet sind. Du aber heiße mich willkommen, hohes Haus, vor allen Häusern Spartas herrlich ausgeschmückt. Gegrüßet seid mir, der ehernen Pforte Flügel ihr. Durch euer gastlich ladendes Weiteröffnen einst geschah's, dass mir erwählt aus vielen Menelas in Bräutigamsgestalt entgegenleuchtete. Lasst mich hinein, und alles bleibe hinter mir, was mich umstürmte bis hierher, verhängnisvoll. Denn seit ich diese Schwelle sorgenlos verließ, ist viel geschehen, was die Menschen weit und breit so gern erzählen. Aber der nicht gerne hört, von dem die Sage wachsend sich zu Märchen spann. Verschmähe nicht, o herrliche Frau, des höchsten Gutes Ehrenbesitz. Denn das größte Glück ist dir einzig beschert, der Schönheit Ruhm. Genug. Mit meinem Gatten bin ich hergeschifft und nun von ihm zu seiner Stadt vorausgesandt. Doch welchen Sinn er hegen mag, errate ich nicht. Komm ich als Gattin? Komm ich eine Königin? Erobert bin ich. Ob gefangen, weiß ich nicht. Im hohlen Schiffe blickte mich der Gemahl nur selten an. Du nimm so manchen Dreifuß und mancherlei Gefäße, die der Opfer sich zur Hand verlangt, vollziehend heiligen Festgebrauch. Ein wohlgeschliffenes Messer fehle nicht zuletzt. So sprach er, mich zum Scheiden drängend. Aber nichts lebendigen Atems zeichnet mir der Ordnende, dass er, die Olympia zu verehren, schlachten will. Was geschehen werde, sinnst du nicht aus, Königin. Schreite dahin guten Muts. Gutes und Böses kommt unerwartet dem Menschen. Auch verkündet glauben wir es nicht. Sei's, wie es sei. Was auch bevorsteht, mir geziemt hinaufzusteigen, ungesäumt in das Königshaus, das lang entbehrt und viel ersehnt und fast verscherzt mir abermals vor Augen steht, ich weiß nicht wie. Phorkias auf der Schwelle zwischen den Türpfosten auftretend. Welche von Phorkys Töchter nur bist du? Denn ich vergleiche dich diesem Geschlecht. Wagest du, Scheusal, neben der Schönheit sich vor dem Kennerblick Phöbus zu zeigen? Tritt du dennoch hervor, nur immer. Denn das Hässliche schaut er nicht. Wer seid denn ihr, dass ihr des Königs Hochpalast menadisch wild Betrunkenen gleich umtoben dürft? Wer seid ihr denn, dass ihr des Hauses Schaffnerin entgegen heult, wie dem Mond der Hunde Schar? Naschende Vernichterin aufgekeimten Wohlstands ihr, erobert, Markt verkauft, vertauschte Ware, ihr! Wer gegenwärts der Frau die Dienerinnen schilt, der Gebieterin Hausrecht tastet er vermessen an, denn ihr gebührt allein, das Lobenswürdige zu rühmen, wie zu strafen, was verwerflich ist. Drum schweige du und grinse sie nicht länger an. Da du nun anerkannte neu den alten Platz der Königin und Hausfrau wiederum betrittst, so fasse längst erschlaffte Zügel, herrsche nun, nimm in Besitz den Schatz und sämtlich uns dazu. An der Pforte erscheinen vermummte Zwerggestalten, welche die ausgesprochenen Befehle alsobald mit Behendigkeit ausführen. Dem Tragaltar, dem Goldgehörnten, gebet Platz. Das Beil, es liege blinkend über dem Silberrand. Die Wasserkrüge füllt, abzuwaschen gibt's des schwarzen Blutes greuelvolle Besudelung. Den Teppich breitet köstlich hier am Staube hin. Das zu Opfernde zeig an. Nicht bezeichnet es der König. Sprach's nicht aus? O Jammer! Welch ein Jammer überfällt dich? Königin, du bist gemeint. Ich? Und diese? Welch Jammer! Fallen wirst du durch das Beil? Grässlich, doch geahnt, ich arme. Sie stirbt einen edlen Tod. Doch am hohen Balken drinnen, der des Daches Giebel trägt, wie im Vogelfang die Drossel, zappelt ihr der Reihe nach. Die Königin steht sinnend an der Seite hier. Die Mädchen welken gleich gemähtem Wiesengras. Urälteste, du bist erfahren, weise. Drum sage, was du möglich noch von Rettung weißt. Ist leicht gesagt. Von der Königin hängt allein es ab, sich selber zu erhalten. Euch Zugaben auch mit ihr. Lass diese bangen. Schmerz empfind ich, keine Furcht. Doch kennst du Rettung, dankbar sei sie anerkannt. Dort hinten, still im Gebirgtal, hat ein kühn Geschlecht sich angesiedelt, dringend aus chimärischer Nacht und unersteiglich feste Burg sich aufgetürmt. Das konnten sie vollführen? Ganz unmöglich scheint. Sie hatten Zeit, vielleicht an 20 Jahre sind's. Ist einer Herr? Sind's Räuber viel, Verbündete? Nicht Räuber sind es. Einer aber ist der Herr. Wie sieht er aus? Nicht übel, mir gefällt er schon. Und seine Burg, die solltet ihr mit Augen sehen. Das ist was anderes gegen plumpes Mauerwerk, das eure Väter mir nichts, dir nichts aufgewälzt, zyklopisch wie Zyklopen, rohen Stein sogleich auf rohe Steine stürzend. Dort hingegen, dort ist alles senk und waagerecht und regelhaft. Und innen, großer Höfe, Raum, Gelasse, rings mit Baulichkeit umgeben aller Art und Zweck. Da seht ihr Säulen, Säulchen, Bogen, Bögelchen, Altane, Galerien zu schauen aus und ein. Und Wappen. Was sind die Wappen? Bildnereien, reich, bedeutungsvoll. Da seht ihr Löwen, Adler, Rosen, Pfauenschweif, auch Streifen Gold und Schwarz und Silbern, Blau und Rot. Dergleichen hängt in Sälen Reihe an Reihe fort, in Sälen grenzenlosen, wie die Welt so weit. Wie gern gehen wir hin, eilenden Fußes, hinter uns Tod, vor uns abermals ragender, feste, unzugängliche Mauer. Nebel verbreiten sich, umhüllen den Hintergrund, auch die Nähe. Wie, aber wie, Schwestern, schaut euch um, war es nicht heiterer Tag? Nebel schwanken streifig empor aus Eurotas heiliger Flut. Schon entschwand das liebliche, schilfumkränzte Gestade dem Blick. Auch die frei, zierlich, stolz, sanft hingleitenden Schwäne sehe ich, ach, nicht mehr. Dunkelgräulich, mauerbräunlich, Mauern stellen sich dem Blicke. Schwestern, ach, wir sind gefangen. So gefangen wie nur je. Innerer Burghof, umgeben von reichen, fantastischen Gebäuden des Mittelalters. Doch sieh, dort oben regt sich in Menge allbereits, in Galerien, am Fenster, in Portalen, rasch sich hin und her bewegend, viele Dienerschaft. Vornehm willkommenen Gastempfang verkündet es. Auf geht mir das Herz! Oh, seht nur dahin, wie so sittig herab, mit verweilendem Tritt, jungholdeste Schar, anständig bewegt den geregelten Zug. Wie? Auf wessen Befehl nur erscheinen, gereiht und gebildet so früh von Jünglingsknaben, das herrliche Volk. Was tragen sie nur? Stufen zum Thron, Teppich und Sitz, Umhang und zeltartigen Schmuck, über wallt er, Wolkenkränze bildend, unserer Königin Haupt. Stufe für Stufe reihet euch ernst, würdig, o würdig, dreifach würdig sei gesegnet ein solcher Empfang. Nachdem Knaben und Knappen in langem Zug herabgestiegen, erscheint Faust oben an der Treppe in ritterlicher Hofkleidung und kommt langsam würdig herunter, einen Gefesselten zur Seite. Ihr knie nieder, dieser höchsten Frau Bekenntnis abzulegen deiner Schuld. Dies ist, erhabene Herrscherin, der Mann, mit seltenem Augenblitz vom hohen Turm umherzuschauen bestellt, was etwa da und dort sich regen mag. Doch heute, welch Versäumnis! Du kommst heran, er meldet's nicht, verfehltes ehrenvoller, schuldigster Empfang so hohen Gastes. Freventlich verwirkt das Leben hat er, läge schon im Blut verdienten Todes. Doch nur du allein bestrafst, begnadigst, wie's dir wohlgefällt. So hohe Würde, wie du sie vergönnst, als Richterin, als Herrscherin, und wär's versuchend nur, wie ich vermuten darf, so üb ich nun des Richters erste Pflicht, Beschuldigte zu hören. Rede denn. Lass mich knien, lass mich schauen, lass mich sterben, lass mich leben, denn schon bin ich hingegeben dieser gottgegebenen Frau. Harrend auf des Morgens Wonne, östlich spähend ihren Lauf, ging auf einmal mir die Sonne wunderbar im Süden auf, zog den Blick nach jener Seite, statt der Schluchten, statt der Höhen, statt der Erd- und Himmelsweite, sie, die einzige zu spähen. Augenstrahl ist mir verliehen, wie dem Luchs auf höchstem Baum. Doch nun musste ich mich bemühen, wie aus tiefem, düsterem Traum. Wüsste ich irgend mich zu finden, Zinne, Turm, geschlossenes Tor, Nebel schwanken, Nebel schwinden, solche Göttin tritt hervor. Aug und Brust, ihr zugewendet, sog ich an den milden Glanz. Diese Schönheit, wie sie blendet, blendete mich armen ganz. Ich vergaß des Wächters Pflichten, völlig das beschworene Horn, drohe nur, mich zu vernichten. Schönheit bändigt allen Zorn. Das Übel, das ich brachte, darf ich nicht bestrafen. Entferne diesen Guten, lass ihn frei. Erstaunt, o Königin, sehe ich zugleich die sicher Treffende, hier den Getroffenen. Was bin ich nun? Auf einmal machst du mir rebellisch die Getreusten, meine Mauern unsicher. Also fürcht ich schon mein Heer, gehorcht der siegend unbesiegten Frau. Was bleibt mir übrig als mich selbst und alles im Wahn, das meine, dir anheimzugeben? Nah und näher sitzen sie schon, aneinander gelehnt, Schulter an Schulter, Knie an Knie, Hand in Hand, wiegen sie sich über des Throns aufgepolsterter Herrlichkeit. Ich fühle mich so fern und doch so nah und sage nur zu gern, da bin ich, da. Durchgrüble nicht das einzigste Geschick, Dasein ist Pflicht und wär's ein Augenblick. Ich scheine mir verlebt und doch so neu, in dich verwebt, dem Unbekannten treu. Gelockt auf seligem Grund zu wohnen, du flüchtetest ins heiterste Geschick. Zur Laube wandeln sich die Thronen, arkadisch frei sei unser Glück. Der Schauplatz verwandelt sich durchaus. An einer Reihe von Felsenhöhlen lehnen sich geschlossene Lauben. Schattiger Hain bis an die ringsumgebende Felsensteile hinan. Faust und Helena werden nicht gesehen. Der Chor liegt schlafend verteilt umher. Wie lange Zeit die Mädchen schlafen, weiß ich nicht. Ob sie sich träumen ließen, was ich hell und klar vor Augen sah, ist ebenfalls mir unbekannt. Darum wecke ich sie. Hervor! Schlaf aus den Augen! Rede nur. Erzähl! Erzähle, was sich Wunderliches begeben. Schutz und Schirmung war verliehen, wie idyllischem Liebespaare, unserem Herrn und unserer Frauen. Wie? Da drinnen? Abgesondert von der Welt, nur mich, die eine, riefen sie zu stillem Dienste. Hochgeehrt stand ich zur Seite. Doch, wie es Vertrauten ziemet, schaute ich um nach etwas anderem, wendete mich hier und dorthin, suchte Wurzeln, Moos und Rinden, kundig aller Wirksamkeit. Und so blieben sie allein. Tust du doch, als ob da drinnen ganze Weltenräume wären. Wald und Wiese, Bäche, Seen. Welche Märchen spinnst du ab? Allerdings, ihr Unerfahrenen, das sind unerforschte Tiefen, Saal an Sälen, Hof an Höfen, diese spürt ich sinnend aus. Doch auf einmal ein Gelächter echote den Höhlenräumen. Schau ich hin, da springt ein Knabe von der Frauenschoß zum Manne, von dem Vater zu der Mutter, Scherzgeschrei und Lustgejauchze, nackt! Ein Genius ohne Flügel, faunenartig ohne Tierheit, springt er auf den festen Boden, doch der Boden gegenwirkend schnellt ihn zu der luftigen Höhe. Und im zweiten, dritten Sprunge rührt er an das Hochgewölb. Doch auf einmal in der Spalte rauer Schlucht ist er verschwunden und nun scheint er uns verloren. Mutter jammert, Vater tröstet, achselzuckend steh ich ängstlich. Doch nun wieder, welch Erscheinen! Liegen Schätze dort verborgen? Blumenstreifige Gewande hat er würdig angetan, in der Hand die goldene Leier, völlig wie ein kleiner Phöbus. Ängstlich ruft die Mutter, springe wiederholt und nach Belieben, aber hüte dich zu fliegen, freier Flug ist dir versagt. Und so mahnt der treue Vater, in der Erde liegt die Schnellkraft, die dich aufwärts treibt. Berühre mit der Zehe nur den Boden, bist du also bald gestärkt. Nur mäßig. Mäßig, nicht ins Verwegene, dass Sturz und Unfall dir nicht begegne. Zugrund uns richte der teure Sohn. Ich will nicht länger am Boden stocken. Lasst meine Hände, lasst meine Locken, lasst meine Kleider. Sie sind ja mein. O denke, wem du gehörst, wie es uns kränke, wie du zerstörst das schön Errungene, mein, dein und sein. Bald löst, ich fürchte, sich der Verein. Euphorion, Helenas und Faustens Sohn und Chor, tanzend und singend, bewegen sich in verschlungenem Reihen. Ihr seid so viele leichtfüßige Rehe, zu neuem Spiele, frisch aus der Nähe. Ich bin der Jäger, ihr seid das Wild. Willst du uns fangen, sei nicht behende. Denn wir verlangen doch nur am Ende, dich zu umarmen, du schönes Bild. Das leicht Errungene, das widert mir. Nur das Erzwungene ergötzt mich schier. Welch ein Mutwill, welch ein Rasen! Keine Mäßigung ist zu hoffen. Klingt es doch wie Hörnerblasen über Tal und Wälder dröhnen. Welch ein Unfug, welch Geschrei! Uns ist er vorbeigelaufen. Mit Verachtung uns verhöhnend, schleppt er von dem ganzen Haufen nun die Wildeste herbei. Schlepp ich her die derbe Kleine zu erzwungenem Genusse, mir zu Wonne, mir zu Lust, drück ich widerspenstige Brust, küss ich widerwärtig Mund, tue Kraft und Willen kund. Lass mich los! In dieser Hülle ist auch Geistesmut und Kraft. Deinem gleich ist unser Wille nicht so leicht hinweggerafft. Glaubst du wohl mich im Gedränge? Deinem Arm vertraust du viel. Halte fest und ich versenge dich den Turm mir zum Spiel. Sie flammt auf und lodert in die Höhe. Folge mir! Felsengedränge hier zwischen dem Waldgebüsch. Was soll die Enge mir? Bin ich doch jung und frisch. Winde, sie sausen ja. Wellen, sie brausen da. Hör ich doch beides. Fern, nah wär ich gern. Er springt immer höher, fällt's auf. Wolltest du dem Gemsen gleichen? Vor dem Falle musst uns grauen. Immer höher muss ich steigen. Immer weiter muss ich schauen! Kaum ins Leben eingerufen, heitrem Tage geben kaum, sehnest du von Schwindelstufen dich zu schmerzenvollem Raum, sind denn wir gar nichts dir? Übermut und Gefahr, tödliches Los! Doch, und ein Flügelpaar faltet sich los. Dorthin, ich muss, gönnt mir den Flug! Er wirft sich in die Lüfte, die Gewande tragen ihn einen Augenblick, sein Haupt strahlt, ein Lichtschweif zieht nach. Ikarus! Ikarus! Jammer genug. Ein schöner Jüngling stürzt zu der Eltern Füßen. Man glaubt, in dem Toten eine bekannte Gestalt zu erblicken, doch das Körperliche verschwindet sogleich. Die Aureole steigt wie ein Komet zum Himmel auf. Kleid, Mantel und Lyra bleiben liegen. Der Freude folgt sogleich grimmige Pein. Lass mich im düstern Reich, Mutter mich nicht allein. Ach, du ranntest unaufhaltsam frei ins willenlose Netz. So entzweitest du gewaltsam dich mit Sitte, mit Gesetz. Doch zuletzt das höchste Sinnen gab dem reinen Mut Gewicht. Wolltest Herrliches gewinnen, aber es gelang dir nicht. Wem gelingt es, trübe Frage, der das Schicksal sich vermummt, wenn am unglückseligsten Tage blutend alles Volk verstummt. Doch erfrischet neue Lieder, steht nicht länger tief gebeugt, denn der Boden zeugt sie wieder, wie von je er sie gezeugt. Ein altes Wort bewährt sich leider auch an mir. Das Glück und Schönheit dauerhaft sich nicht vereint. Zerrissen ist des Lebens wie der Liebe Band. Bejammernd beide, sag ich schmerzlich, lebe wohl und werfe mich noch einmal in die Arme dir. Persephoneia, nimm den Knaben auf und mich. Sie umarmt Faust, das Körperliche verschwindet, Kleid und Schleier bleiben ihm in den Armen. Halte fest, was dir von allem übrig blieb. Das Kleid lass es nicht los. Halt fest. Die Göttin ist's nicht mehr, die du verlorst. Doch göttlich ist's. Helenas Gewande lösen sich in Wolken auf, umgeben Faust, heben ihn in die Höhe. Phorkias richtet sich riesenhaft auf, tritt von den Koturnen herunter, lehnt Maske und Schleier zurück und zeigt sich als Mephistopheles, um, insofern es nötig wäre, im Epilog das Stück zu kommentieren. Hochgebirg, starre, zackige Felsengipfel. Faust und Mephisto. Der Einsamkeiten tiefste schauend unter meinem Fuß, betret ich wohlbedächtig dieser Gipfelsaum. Des tiefsten Herzens früheste Schätze quellen auf, Aurorens Liebe, leichten Schwungs bezeichnet's mir den schnell empfundenen ersten, kaum verstandenen Blick, der festgehalten überglänzte jeden Schatz. Wie Seelenschönheit steigert sich die holde Form, löst sich nicht auf, erhebt sich in den Äther hin und zieht das Beste meines Innern mit sich fort. Als Gott der Herr, ich weiß auch wohl warum, uns aus der Luft in tiefste Tiefen bannte, da, wo zentralisch glühend um und um ein ewig Feuer flammend sich durchbrannte, wir fanden uns bei allzu großer Hellung in sehr gedrängter, unbequemer Stellung. Die Teufel fingen sämtlich an zu husten, von oben und von unten auszupusten. Die Hölle schwoll von Schwefel, Stank und Säure, das gab ein Gas, das ging ins Ungeheure. So dass gar bald der Länder flache Kruste, so dick sie war, zerkrachend bersten musste. Nun haben wir es an einem anderen Zipfel. Was ehemals Grund war, ist nun Gipfel. Sie gründen auch hierauf die rechten Lehren, das Unterste ins Oberste zu kehren. Gebirgesmasse bleibt mir edelstumm. Ich frage nicht, woher und nicht warum. Als die Natur sich in sich selbst gegründet, da hat sie rein den Erdball abgeründet, der Berge sich, der Schluchten sich erfreut, und Fels an Fels und Berg an Berg gereiht. Das sprecht ihr so, das scheint euch so denn klar. Doch weiß es anders, der zugegen war. Ich war dabei. Als noch der drunten siedende Abgrund schwoll und strömend Flammen trug, als Molochs Hammer Fels an Felsen schmiedend gebirges Trümmer in die Ferne schlug, noch starrt das Land von fremden Zentnermassen. Wer gibt Erklärung solcher Schleudermacht? Der Philosoph, der weiß es nicht zu fassen. Da liegt der Fels. Man muss ihn liegen lassen. Zu Schanden haben wir uns schon gedacht. Doch, dass ich endlich ganz verständlich spreche. Gefiel dir nichts an unserer Oberfläche? Du übersahst in ungemessenen Weiten die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten. Doch, ungenügsam wie du bist, empfandest du wohl kein Gelüst. Und doch, ein Großes zog mich an. Errate! Das ist bald getan. Ich suchte mir so eine Hauptstadt aus. Im Kerne Bürgernahrungsgraus, krummenge Gässchen, spitze Giebeln, beschränkter Markt, Kohl, Rüben, Zwiebeln und endlich, wo kein Tor beschränkt, Vorstädte grenzenlos verlängt. Da freut ich mich an Rollekutschen, am lärmigen Hin- und Widerrutschen und wenn ich führe, wenn ich Ritter erschien, ich immer ihre Mitte von Hunderttausenden verehre. Das kann mich nicht zufriedenstellen. Man freut sich, dass das Volk sich mehrt, nach seiner Art behaglich nährt, sogar sich bildet, sich belehrt, und man erzieht sich nur Rebellen. Dann baut ich grandios, mir selbstbewusst, am lustigen Ort ein Schloss zur Lust. Wald, Hügel, Flächen, Wiesenfeld zum Garten prächtig umbestellt, Kaskadensturz durch Fels zu Fels gepaart und Wasserstrahlen. Mitnichten, dieser Erdenkreis gewährt noch Raum, zu großen Taten. Erstaunenswürdiges soll geraten. Ich fühle Kraft zu kühnem Fleiß. Geschehe dir nach deinem Willen. Vertraue mir den Umfang deiner Grillen. Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen. Es schwoll empor, sich in sich selbst zu türmen. Dann ließ es nach und schüttelte die Wogen des flachen Ufers, Breite zu bestürmen. Was zur Verzweiflung mich beängstigen konnte, zwecklose Kraft unbändiger Elemente. Da wagt mein Geist, sich selbst zu überfliegen. Hier möchte ich kämpfen, dies möchte ich besiegen. Und es ist möglich. Flutend wie sie sei, an jedem Hügel schmiegt sie sich vorbei. Sie mag sich noch so übermütig regen. Geringe Höhe ragt ihr stolz entgegen, geringe Tiefe zieht sie mächtig an. Da fasst ich schnell im Geiste Plan auf Plan. Erlange dir das köstliche Genießen, das herrsche Meer vom Ufer auszuschließen, der feuchten Breite Grenzen zu verengen und weit hinein sie in sich selbst zu drängen. Von Schritt zu Schritt wusste ich mir's zu erörtern. Das ist mein Wunsch, den Waage zu befördern. Wie leicht ist das? Hörst du die Trommeln? Fern! Schon wieder Krieg? Der Kluge hört's nicht gern. Krieg oder Frieden? Klug ist das Bemühen, aus jedem Umstand seinen Vorteil ziehen. Sieh, unser Kaiser, den wir froh gemacht, zieht sich hierher, vielleicht zur letzten Schlacht. Du kennst ihn ja. Einst war die Welt ihm feil. Zu jung ward ihm der Thron zuteil. Und ihm beliebtes falsch zu schließen, es könne wohl zusammengehen und sei recht wünschenswert und schön, regieren und zugleich genießen. Ein großer Irrtum. Wer befehlen soll, muss im Befehlen Seligkeit empfinden. Ihm ist die Brust von hohem Willen voll. Doch was er will, es darf's kein Mensch ergründen. So wird er stets der Allerhöchste sein, der Würdigste. Genießen macht gemein. Sie steigen über das Mittelgebirg hinüber und beschauen die Anordnung des Heeres im Tal. Die Stellung, sehe ich, gut ist sie genommen. Wir treten an, dann ist der Sieg vollkommen. Was kann da zu erwarten sein? Trug, Zauberblendwerk, hohler Schein! Kriegslist, um Schlachten zu gewinnen. Befestige dich bei großen Sinnen, indem du deinen Zweck bedenkst. Erhalten wir dem Kaiser Thron und Lande, so kniest du nieder und empfängst die Lehen vom grenzenlosen Strande. Schon manches hast du durchgemacht. Nun, so gewinn auch eine Schlacht. Da kommen meine Burschen, ja. Du siehst, von sehr verschiedenen Jahren, verschiedenem Kleid und Rüstung sind sie da. Du wirst nicht schlecht mit ihnen fahren. Wenn einer mir ins Auge sieht, werd ich ihm mit der Faust gleich in die Fresse fahren. Und eine Memme, wenn sie flieht, fass ich bei ihren letzten Haaren. So leere Händel, das sind Possen. Damit verdirbt man seinen Tag. Im Nehmen sei nur unverdrossen. Nach allem anderen frag danach. Damit ist auch nicht viel gewonnen. Bald ist ein großes Gut zerronnen. Es rauscht im Lebensstrom hinab. Zwar nehmen ist recht gut, doch besser ist's behalten. Lass du den grauen Kerl nur walten und niemand nimmt dir etwas ab. Auf dem Vorgebirg. Des Kaisers Zelt wird aufgeschlagen. Der Kaiser, Obergeneral, Trabanten. Gleich darauf Faust, geharnischt, mit halbgeschlossenem Visier und die drei Gewaltigen. Noch immer scheint der Vorsatz wohl erwogen, dass wir in dies gelegene Tal das ganze Heer gedrängt zurückgezogen. Ich hoffe fest, uns glückt die Wahl. Wie es nun geht, es muss sich zeigen. Doch mich verdrießt die halbe Flucht, das Weichen. Auf und hoffen ungescholten auch ohne Not hat Vorsicht wohl gegolten. Am Freudentag, wenn wir die Gäste grüßen, die heiter kommen, heiter zu genießen, da freut uns jeder, wie er schiebt und drängt und Mann für Mann der Seele Raum verengt. Doch höchst willkommen muss der Biedre sein, tritt er als Beistand kräftig zu uns ein zur Morgenstunde, die bedenklich waltet, weil über ihr des Schicksals Waage schaltet. Dort naht der Feind! Die deinen Herren brünstig, befiehl den Angriff. Der Moment ist günstig. Auf das Kommando leist ich hier Verzicht. In deinen Händen, Fürst, sei deine Pflicht. Erlaube denn, dass dieser muntere Held sich ungesäumt in deine Reihen stellt, sich deinen Reihen innigst einverleibt und so gesellt sein kräftig Wesen treibt. Auf unsere Linke, wie vorauszusehen, stürzt ihre Rechte kräftig. Widerstehen wird Mann für Mann dem Wütenden beginnen, den engen Pass des Felswegs zu gewinnen. So bitte, Herr, auch diesen zu bemerken. Es schadet nichts, wenn Starke sich verstärken. Der Horizont hat sich verdunkelt. Hier und da bedeutend funkelt ein roter, ahnungsvoller Schein. Schon blutig blinken die Gewehre. Der Fels, der Wald, die Atmosphäre, der ganze Himmel mischt sich ein. Erst sah ich einen Arm erhoben, jetzt sehe ich schon ein Dutzend toben. Naturgemäß geschieht es nicht. Vernahmst du nichts von Nebelstreifen, die auf Siziliens Küsten schweifen? Dort, schwankend klar im Tageslicht, erhoben zu den Mittellüften, gespiegelt in besonderen Düften, erscheint ein seltsames Gesicht. Da schwanken Städte hin und wieder, da steigen Gärten auf und nieder, wie Bild um Bild den Äther bricht. Doch wie bedenklich, alle Spitzen der hohen Speere sehe ich blitzen. Auf unserer Phalanx blanken Lanzen sehe ich behende Flämmchen tanzen. Das scheint mir gar zu geisterhaft. Verzeih, o Herr, das sind die Spuren verschollner geistiger Naturen. Ein Widerschein der Dioskuren, bei denen alle Schiffer schwuren. Sie sammeln hier die letzte Kraft. Doch sage, wem sind wir verpflichtet, dass die Natur auf uns gerichtet das Seltenste zusammenrafft? Wem? Als dem Meister, jenem Hohen, der dein Geschick im Busen trägt. Sein Dank will dich gerettet sehen und sollt er selbst daran vergehen. Ich weiß nicht, mir verging die Kraft. Sie waren so gespensterhaft. Mir war das vor den Augen schlecht, da flimmert es, ich sah nicht recht. Wir trugen unsere Glieder feil und holen unser Beuteteil. In Feindeszelten ist Zerbrauch und wir, Soldaten, sind wir auch. Das passet nicht in unseren Kreis, zugleich Soldat und Diebsgeschmeiß. Und wer sich unserem Kaiser naht, der sei ein redlicher Soldat. Wie ich es nicht zu sagen weiß, es war den ganzen Tag so heiß, so bänglich, so beklommen schwül. Der eine stand, der andere fiel. Man tappte hin und schlug zugleich. Der Gegner fiel vor jedem Streich. Vor Augen schwebt es wie ein Flor. Dann summt's und saust und zischt im Ohr. Das ging sofort. Nun sind wir da und wissen selbst nicht, wie's geschah. Dem Feinde regelt's Blut, der Überwundene fiel zu stets erneutem Spott. Der Sieger, wie er prangt, reißt den gewogenen Gott. Und alles stimmt mit ein, er braucht nicht zu befehlen. Herr Gott, dich loben wir aus Millionen Kehlen. Reiche Umgebung. Die weltlichen Fürsten entfernen sich. Nur der Erzbischof Kanzler bleibt beim Kaiser. Der Kanzler ging hinweg. Der Bischof ist geblieben. Vom ernsten Warnegeist zu deinem Ohr getrieben. Sein väterliches Herz von Sorge bangt um dich. Was hast du, Bängliches, zur frohen Stunde? Sprich. Mit welchem bittern Schmerz find ich in dieser Stunde dein hochgeheiligt Haupt mit Satanas im Bund. Zwar, wie es scheinen will, gesichert auf dem Thron, doch leider Gott dem Herrn, dem Vater, Papst zum Hohn. Wenn dieser es erfährt, schnell wird er sträflich richten, mit heiligem Strahl dein Reich, das Sündige zu vernichten. Dennoch vergaß er nicht, wie du zur höchsten Zeit an deinem Krönungstag den Zauberer befreit. Doch schlag an deine Brust und gib vom frevlen Glück ein mäßig Schärflein gleich dem Heiligtum zurück. Die Sünde ist groß und schwer, womit ich mich beladen. Das leidige Zaubervolk bringt mich in harten Schaden. Verzeih, o Herr, es ward dem sehr verrufenen Mann des Reiches Strand verliehen. Doch diesen trifft der Bann, verleihst du reuig nicht der hohen Kirchenstelle, auch dort den Zehnten, Zins und Gaben und Gefälle. Das Land ist noch nicht da. Im Meere liegt es breit. Wer's recht hat und Geduld, für den kommt auch die Zeit. Offene Gegend nahe dem Meer. Unfern einer Hütte, die im Schatten und Schutz uralter Linden steht, erhebt sich ein Dünenhügel, den eine winzige Kapelle krönt. Ein Wanderer im dunklen Mantel eilt auf die Hütte zu, vor der sich ein uraltes Frauchen zu schaffen macht. Ja, sie sind's, die dunklen Linden, dort in ihres Alters Kraft, und ich soll sie wiederfinden nach so langer Wanderschaft. Ist es doch die alte Stelle, jene Hütte, die mich barg, als die sturmerregte Welle mich an jene Dünen warf. Meine Wirte möchte ich segnen, hilfsbereit, ein wackeres Paar, das um heut mir zu begegnen alt schon jener Tage war. Ach, das waren fromme Leute. Poch ich, ruf ich. Seid gegrüßt, wenn gastfreundlich auch noch heute ihr des Wohltuns Glück genießt. Lieber Kömmling, leise, leise, Ruhe. Lass den Gatten ruhen. Langer Schlaf gewährt dem Greise kurzen Wachens rasches Tun. Sage, Mutter, bist du's eben, meinen Dank noch zu empfahen, was du für des Jünglings Leben mit dem Gatten einst getan? Bist du, Bauzis, die geschäftig halb erstorbenen Mund erquickt? Du, Philemon, der so kräftig meinen Schatz der Flut entrückt? Und nun lasst hervor mich treten, schauen das grenzenlose Meer. Lasst mich knien, lasst mich beten. Mich bedrängt die Brust so sehr. Er schreitet vorwärts auf der Düne. Philemon, schon ihm folgend, wendet sich noch einmal zu Bauzis. Eile nur, den Tisch zu decken, wo's im Gärtchen munter blüht. Lass ihn rennen, ihn erschrecken, denn er glaubt nicht, was er sieht. Im Gärtchen am Tisch zu drei. Bleibst du stumm und keinen Bissen bringst du zum verlechzten Mund? Möcht er doch vom Wunder wissen, sprich's so gerne, tu's ihm kund. Wohl, ein Wunder ist's gewesen, lässt mich heut noch nicht in Ruhe. Denn es ging das ganze Wesen nicht mit rechten Dingen zu. Tags umsonst die Knechte lärmten, Hack und Schaufel, Schlag um Schlag, wo die Flämmchen nächtlich schwärmten, stand ein Damm den andern Tag. Menschenopfer mussten bluten, nachts erscholl des Jammers Qual, mehr ab flossen Feuergluten, morgens war es ein Kanal. Gottlos ist er, ihn gelüstet unsere Hütte, unser Hain. Wie er sich als Nachbar brüstet, soll man untertänig sein. Hat er uns doch angeboten schönes Gut im neuen Land? Traue nicht dem Wasserboden, halt auf deiner Höhe Stand. Lasst uns zur Kapelle treten, letzten Sonnenblick zu schauen, Lasst uns leuchten, knien, beten und dem alten Gott vertrauen. Palast am Meer. Weiter Ziergarten. Großer, geradgeführter Kanal. Faust im höchsten Alter, wandelnd, nachdenkend. Mephisto tritt zu ihm. Mit ernster Stirn, mit düsterem Blick vernimmst du dein erhaben Glück. Die hohe Weisheit wird gekrönt. Das Ufer ist dem Meer versöhnt. Von dieser Stelle ging es aus. Hier stand das erste Bretterhaus. Dein hoher Sinn, der deinen Fleiß erwarb des Meers der Erde Preis. Mir gibt's im Herzen Stich um Stich. Und wie ich sage, schäm ich mich. Die alten Droben sollten weichen. Die Linden wünschte ich mir zum Sitz. Die wenigen Bäume, nicht mein eigen, verderben mir den Weltbesitz. So sind am Herzen wir gequält, im Reichtum fühlend, was uns fehlt. Des Glöckchens Klang, der Lindenduft umfängt mich wie in Kirch und Gruft. Wie schaff ich mir's vom Gemüte? Das Glöcklein läutet und ich wüte. Natürlich, dass ein Hauptverdruss das Leben dir vergällen muss. Wer leugnet's? Jedem edlen Ohr kommt das Geklingel widrig vor. Und das verfluchte Bim-Bam-Bimmel umnebelt heiteren Abendhimmel, mischt sich in jegliches Begebnis, vom ersten Bad bis zum Begräbnis. Türmer auf der Schlosswarte singend. Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blick in die Ferne, ich seh in der Näh den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. So seh ich in allem die ewige Zier. Und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es wolle, es war doch so schön. Funkenblicke seh ich sprühen durch der Linden Doppelnacht. Immer stärker wühlt dein Glühen von der Zugluft angefacht. Ach, die innere Hütte lodert, die bemoost und feucht gestanden. Schnelle Hilfe wird gefordert, keine Rettung ist vorhanden. Flamme, flammet rot! In Gluten steht das schwarze Moosgestelle. Retteten sich nur die Guten aus der wild entbrannten Hölle. Das Kapellchen bricht zusammen von der Äste Sturz und Last. Schlängelnd sind mit spitzen Flammen schon die Gipfel angefasst. Bis zur Wurzel glühen die hohlen Stämme, purpurrot im Glühen. Was sich sonst dem Blick empfohlen, mit Jahrhunderten ist hin. Faust auf dem Balkon seines Palastes, den Dünen gegenüber. Von oben welch ein singend Wimmern. Das Wort ist hier, der Ton zu spart. Mein Türmer jammert, mich im Innern verdrießt die ungeduldige Tat. Da kommen wir mit vollem Trab. Verzeiht, es ging nicht gütlich ab. Wir klopften an, wir pochten an und immer war nicht aufgetan. Wir rüttelten, wir pochten fort. Da lag die morsche Türe da. Wir riefen laut und drohten schwer. Allein wir fanden kein Gehör. Wir aber haben nicht gesäumt. Behängtet ihr sie weggeräumt. Das Paar hat sich nicht viel gequält. Vor Schrecken fielen sie entseelt. Wart ihr für meine Worte taub? Taus wollt ich! Wollte keinen Raub! Das alte Wort! Das Wort der Schalt gehorche, will ich dir gefallen! Und bist du kühn? Und hältst du dich so wahre aus? Und ho! Und dich! Die Sterne, Bergenblick und Schein, das Feuer sinkt und lodert klein, ein Schauerwindchen fächelt's an, bringt Rauch und Dunst zu mir heran, geboten schnell, zu schnell getan. Es schwebet schattenhaft heran. Mitternacht, vier graue Weiber treten auf. Ich heiße der Mangel. Ich heiße die Schuld. Ich heiße die Sorge. Ich heiße die Not. Die Tür ist verschlossen. Wir können nicht ein. Drin wohnet ein Reicher. Wir mögen nicht. Nein. Da werde ich zum Schatten. Da werde ich zum Nicht. Man wendet von mir das verwöhnte Gesicht. Ihr Schwestern, ihr könnt nicht und dürft nicht hinein. Die Sorge, sie schleicht sich durchs Schlüsselloch ein. Ihr graue Geschwister, entfernt euch von hier. Ganz nah an der Seite verbinde ich mich dir. Ganz nah an der Ferse begleitet die Not. Es ziehen die Wolken. Es schwinden die Sterne. Da hinten, da hinten. Von Ferne. Von Ferne. Da kommt der Bruder. Da kommt der Tod. Vier sah ich kommen. Drei nur gehen. Den Sinn der Rede konnte ich nicht verstehen. Es klang so nach, als hieß es Not. Ein düstres Reimwort folgte, Tod. Es tönte hohl, gespensterhaft gedämpft. Noch hab ich mich ins Freie nicht gekämpft. Könnt ich Magie von meinem Pfad entfernen, die Zaubersprüche ganz und gar verlernen, von Aberglauben früh und spät umgarnt. Es eignet sich, es zeigt sich an, es warnt. Und so verschüchtert stehen wir allein. Die Pforte knarrt und niemand kommt herein. Ist jemand hier? Die Frage fordert ja. Und du? Wer bist denn du? Bin einmal da. Entferne dich. Ich bin am rechten Ort. Nimm dich in Acht und sprich kein Zauberwort. Würde mich kein Ohr vernehmen, müsst es doch im Herzen dröhnen. Stets gefunden, nie gesucht, so geschmeichelt wie verflucht. Hast du die Sorge nie gekannt? Ich bin nur durch die Welt gerannt. Ein jed Gelüst ergriff ich bei den Haaren. Was nicht genügte, ließ ich fahren. Ich habe nur begehrt und nur vollbracht und abermals gewünscht und so mit Macht mein Leben durchgestürmt. Erst groß und mächtig. Nun aber geht es weise, geht bedächtig. Der Erdenkreis ist mir genug bekannt. Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt. Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, sich über Wolken seinesgleichen dichtet, er stehe fest und sehe hier sich um. Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. Wen ich einmal mir besitze, dem ist alle Welt nichts nütze. Ewiges Düstre steigt herunter, Sonne geht nicht auf noch unter. Bei vollkommenen äußern Sinnen wohnen Finsternisse drinnen. Und er weiß von allen Schätzen, sich nicht in Besitz zu setzen. Glück und Unglück wird zur Grille, er verhungert in der Fülle. Sei es Wonne, sei es Plage, schiebt er's zu dem anderen Tage, ist der Zukunft nur gewärtig, und so wird er niemals fertig. Hör auf, so kommst du mir nicht bei. Ich mag nicht solchen Unsinn hören. Fahr hin, die schlechte Litanei. Sie könnte selbst den klügsten Mann betören. Auf gebahnten Wegesmitte wankt er tastend halbe Schritte. Er verliert sich immer tiefer, sieht alle Dinge schiefer, sich und andere lästig drückend, Atem holend und erstickend. Unselige Gespenster! So behandelt ihr das menschliche Geschlecht zu tausend Malen. Gleichgültige Tage selbst verwandelt ihr in garstigen Wirrwarr netzumstrickter Qualen. Dämonen, weiß ich, wird man schwerlich los. Das geistig strenge Band ist nicht zu trennen. Doch deine Macht, o Sorge, schleichend groß, ich werde sie nicht anerkennen. Erfahre sie, wie ich geschwind mich mit Verwünschung von dir wende. Die Menschen sind im ganzen Leben blind. Nun, Fauste, werde du's am Ende. Sie haucht ihn an, Faust erblindet. Die Nacht scheint tiefer, tief hereinzudringen. Allein im Innern leuchtet helles Licht. Was ich gedacht, ich eile es zu vollbringen. Des Herrn Wort, es gibt allein Gewicht. Lage auf, ihr Knechte! Mann für Mann, lasst glücklich schauen, was ich kühn ersann. Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten. Das Abgesteckte muss sogleich geraten. Dass ich das größte Werk vollende, genügt ein Geist für tausend Hände. Großer Vorhof des Palastes, Fackeln. Mephistopheles als Aufseher voran. Von allen Seiten Lemuren mit Spaten. Herbei! Herbei! Herein! Herein! Ihr schlotternden Lemuren! Aus Bändern, Sehnen und Gebein, geflickte Halbnaturen! Wir treten dir sogleich zur Hand und wie wir halb vernommen. Es gilt wohl gar ein weites Land, das sollen wir bekommen. Hier gilt kein künstlerisch Bemühen, verfahren nur nach eigenen Maßen. Der Längste liege längelang sich hin, ihr anderen lüftet ringsherum den Rasen, wie man's für unsere Väter tat. Vertieft ein längliches Quadrat. Aus dem Palast ins enge Haus, so dumm läuft es am Ende doch hinaus. Wie jung ich war und lebt und liebt mich deucht, das war wohl Süße, wo's fröhlich klang und lustig ging, da rührten sich meine Füße. Nun hat das tückische Alter mich mit seiner Krücke getroffen. Ich stolpert über Grabestür, warum stand sie just offen? Wie das Geklirr der Spaten mich ergänzt. Es ist die Menge, die mir frönet, die Erde mit sich selbst versöhnet, den Wellen ihre Grenze setzt. Aufseher! Ja! Wie es auch möglich sei, Arbeiter schaffe, Menge auf Menge, ermuntere durch Genuss und Strenge, bezahle, locke Presse bei. Mit jedem Tage will ich Nachricht haben, wie sich verlängt der unternommene Graben. Man spricht, wie man mir Nachricht gab, von keinem Graben, doch vom Grab. Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene, den faulen Pfuhl auch abzuziehen. Das Letzte wäre das höchst Errungene. Eröffne ich Räume, vielen Millionen, nicht sicher zwar, doch tätig frei zu wohnen, grün das Gefilde, fruchtbar, Mensch und Herde sogleich behaglich auf der neuesten Erde, gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, den aufgewälzt, kühn emsige Völkerschaft, im Innern hier ein paradiesisch Land, da rase draußen Flut bis auf zum Rand, und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürft ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdetagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieß ich jetzt den höchsten Augenblick. Faust sinkt zurück, die Lemuren fangen ihn auf und legen ihn auf den Boden. Ihn sättigt keine Lust, ihm genügt kein Glück, so buhlt er fort nach wechselnden Gestalten, den letzten schlechten, leeren Augenblick, der Arme wünscht ihn festzuhalten, der mir so kräftig widerstand. Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand. Die Uhr steht still. Steht still, sie schweigt wie Mitternacht. Der Zeiger fällt. Er fällt, es ist vollbracht. Grablegung. so schlecht gebaut, mit Schaufeln und mit Spaten. Dir dumpfer Gast im hänflen Gewand ist's viel zu gut geraten. Wer hat den Saal so schlecht versorgt? Wo blieben Tisch und Stühle? Es war auf kurze Zeit geborgt, der Gläubiger sind so viele. Der Körper liegt und will der Geist entfliehen. Ich zeig ihm rasch den blutgeschriebenen Titel. Doch leider hat man jetzt zu viele Mittel, dem Teufel Seelen zu entziehen. Man kann auf gar nichts mehr vertrauen. Sonst mit dem letzten Atem fuhr sie aus. Ich pass dir auf und wie die schnellste Maus Schnaps hielt ich sie in fest verschlossenen Klauen. Nun zaudert sie und will den düsteren Ort des schlechten Leichnams ekles Haus nicht lassen. Die Elemente, die sich hassen, die treiben sie am Ende schmählich fort. Und wenn ich Tag und Stunden mich zerplage, wann, wie und wo, das ist die leidige Frage. Passt auf die niederen Regionen, ihr Schläuche. Das ist eure Pflicht. Ob's ihr beliebte, da zu wohnen, so akkurat weiß man das nicht. Im Nabel ist sie gern zu Haus. Nehmt es in Acht, sie wischt euch dort heraus. Vergeben, Staub zu beleben, wirke dem Schweben des weilenden Zugs. Sie kommen gleisnarisch, die Laffen. So haben sie schon manchen weggeschnappt, bekriegen uns mit unseren eigenen Waffen. Es sind auch Teufel, doch verkappt. Hier zu verlieren wäre euch ewige Schande. Ans Grab heran und haltet fest am Rande. Chor der Engel, Rosen streuend. Rosen, ihr Blendenden, Balsam versendenden, eile zu blühen, Frühling entsprieße Purpur und Grün, tragt Paradiese dem Ruhenden hin. Ihr brennt der Kopf. Herz, die Leber brennt, ein überteuflisch Element. Ihr schönen Kinder, lasst mich wissen, seid ihr nicht auch von Luzifers Geschlecht? Ihr seid so hübsch, für wahr, ich möchte euch küssen. Mir ist's, als kämt ihr eben recht. Auch könntet ihr anständig nackter gehen, das lange Faltenhemd ist übersittlich. Sie wenden sich, von hinten anzusehen, die Racker sind doch gar zu appetitlich. Heilige Gluten, wen sie umschweben, fühlt sich im Leben selig mit Guten. Alle vereinigt, hebt euch und preist, Luft ist gereinigt, atme der Geist. Die Engel erheben sich, Fausts Unsterbliches entführend. Doch wie? Wo sind sie hingezogen? Sind mit der Beute himmelwärts entflogen. Drum haben sie an dieser Gruft genascht. Mir ist ein großer, einziger Schatz entwendet. Die hohe Seele, die sich mir verpfändet, die haben sie mir pfiffig weggepascht. Ich habe schimpflich missgehandelt. Ein großer Aufwand schmählich ist vertan. Gemeingelüst, absurde Liebschaft wandelt den ausgepichten Teufel an. Und hat mit diesem kindisch tollen Ding der klug Erfahrene sich beschäftigt, so ist fürwahr die Torheit nicht gering, die seiner sich am Schluss bemächtigt. Thank you. Bergschluchten, Wald, Fels, Einöde. Heilige Anachoreten, Gebirg auf verteilt, gelagert zwischen Klüften. Waldung, sie schwankt heran, Felsen, sie lasten dran, Wurzeln, sie klammern an, Stamm dicht an Stamm hinan. Woge nach Woge spritzt, Höhle die tiefste schützt, Löwen, sie schleichen stumm freundlich um uns herum, ehrengeweihten Ort, heiligen Liebesort. Pfeile durchdringet mich, Lanzen bezwinget mich, Keulen zerschmettert mich, Blitze durchwettert mich, das Ja, das Nichtige, alles Verflüchtige, glänze der Dauerstern, ewiger Liebe Kern. Ist um mich her ein wildes Brausen, als wogte Wald und Felsengrund, und doch stürzt liebevoll in Sausen die Wasserfülle sich zum Schlund, berufen, gleich das Tal zu wässern. Der Blitz, der flammend niederschlug, die Atmosphäre zu verbessern, die Gift und Dunst im Busen trug. Welch ein Morgenwölkchen schwebet durch der Tannen schwankend Haar, ahn ich, was im Innern lebet, es ist junge Geisterschar. Sag uns, Vater, wo wir wallen, sag uns, Guter, wer wir sind. Glücklich sind wir, allen ist das Dasein so geliebt. Knaben, Mitternachtsgeborene, halb erschlossen Geist und Sinn, für die Eltern gleich Verlorene, für die Engel zum Gewinn, steigt hinan zu höherem Kreise, wachset immer unvermerkt, wie nach ewig reiner Weise Gottes Gegenwart verstärkt. Denn das ist der Geister Nahrung, die im freisten Äther waltet, ewigen Liebensoffenbarung, die zur Seligkeit entfaltet. Göttlich belehret dürft ihr vertrauen, den ihr verehret, werdet ihr schauen. Engel schwebend in der höheren Atmosphäre, Faustens Unsterbliches tragend. Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Jene Rosen aus den Händen liebend heiliger Büßerinnen halfen uns den Sieg gewinnen, uns das hohe Werk vollenden. Uns bleibt ein Ehrenrest zu tragen peinlich, und wär er von Asbest, er ist nicht reinlich. Wenn starke Geisteskraft die Elemente an sich herangerafft, kein Engel trennte geeinte Zwienatur der innigen beiden, die ewige Liebe nur vermag's zu scheinen. Hier ist die Aussicht frei, der Geist erhoben, dort ziehen Frauen vorbei, schwebend nach oben, die herrliche Mitten in, im Sternenkranze. Die Himmelskönigin, ich seh's am Glanze. Höchste Herrscherin der Welt, lasse mich im blauen, ausgespannten Himmelszelt dein Geheimnis schauen. Dir, der Unberührbaren, ist es nicht benommen, dass die leicht Verführbaren traulich zu dir kommen. In die Schwachheit hingerafft sind sie schwer zu retten. Wer zerreißt aus eigener Kraft der Gelüste Ketten? Du schwebst zu Höhen der ewigen Reiche, vernimm das Flehen, du ohne Gleiche, du Gnadenreiche. Bei der Liebe, die den Füßen deines gottverklärten Sohnes Tränen ließ zum Balsam fließen, trotz des Pharisäerhohnes, bei dem Bronn, zu dem schon Weiland Abraham ließ die Herde führen, bei dem Eimer, der dem Heiland kühl die Lippe durft berühren, bei dem hochgeweihten Orte, wo den Herrn man niederließ, bei dem Arm, der von der Pforte warnend mich zurückgestieß, die du großen Sünderinnen deine Nähe nicht verweigerst und ein büßendes Gewinnen in die Ewigkeiten steigerst, gönn auch dieser guten Seele, die sich einmal nur vergessen, die nicht ahnte, dass sie fehle, dein Verzeihen angemessen. Neige, neige, du ohne Gleich, du strahlenreich, dein Antlitz gnädig meinem Glück, der früh Geliebte, nicht mehr Getrübte, er kommt zurück. Er überwächst uns schon an mächtigen Gliedern, wird treuer Pflegelohn reichlich erwidern. Wir wurden früh entfernt von Lebekören, doch dieser hat gelernt, er wird uns lehren. Vom edlen Geisterchor umgeben, wird sich der Neue kaum gewahr. Er ahnet kaum das frische Leben, so gleicht er schon der heiligen Schar. Sieh, wie er jedem Erdenwandel der alten Hülle sich entrafft und aus ätherischem Gewande hervortritt, erste Jugendkraft. Vergönne mir, ihn zu belehren, noch blendet ihn der neue Tag. Komm, hebe dich zu höheren Sphären, wenn er dich ahnet, folgt er nach. Blicket auf zum Retterblick, alle euch Zarten, euch zu seligem Geschick, dankend umzuarten. Werde jeder bessere Sinn dir zum Dienst erbötig. Jungfrau, Mutter, Königin, Göttin, bleibe gnädig. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist es getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan.